Also sagst du, wir sollten gar nichts Gutes tun? Nein, das meine ich nicht. Aber wir sollten uns nicht krampfhaft anstrengen. Ruhe in Christus, bleib entspannt. Und lass Christus durch dich wirken. Sobald du dich anstrengst, ruft genau diese Anstrengung das Fleisch hervor. Stell es dir so vor, du hast ein Glas schmutziges Wasser mit vielen Ablagerungen drin. Lässt du es eine Weile stehen und kommst nach einer Stunde zurück, siehst du den Schmutz nicht mehr. Der Dreck hat sich am Boden abgesetzt. Es mag jetzt ganz klar erscheinen, aber es ist immer noch schmutzig. Trink es besser nicht. Würdest du es umrühren, käme alles wieder hoch. Egal ob ein Mann im makellosen Anzug oder eine Prostituierte, Fleisch bleibt Fleisch. Das Fleisch des einen ist nicht besser als das Fleisch eines anderen. In unserem Fleisch steckt nichts Gutes. Ein gutes Beispiel ist Petrus. Beim letzten Abendmahl wollte Jesus den Jüngern die Füße waschen. Bei Petrus angekommen, protestierte dieser: Nein, Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen. Das Fleisch kann sich entweder Gott entgegenstellen oder, nachdem Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir, übermäßig reagieren. Dann wasch nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und meinen Kopf. Das Fleisch kann also entweder völlig zurückhaltend oder extrem fordernd sein. Die Bibel rät uns, weder wie das stürmische Pferd noch wie der träge Esel zu sein. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Das Fleisch spielt entweder auf Zeit, wenn Gott handeln will, oder prescht vor, wenn Gott eigentlich möchte, dass du zur Ruhe kommst. Ein weiteres Beispiel von Petrus. Er sagte: Herr, ich werde mit dir sterben, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen. Wohin du gehst, da gehe ich hin, Herr, bis in den Tod. Das klingt mutig, oder? Es klingt wirklich gut. Ein Außenstehender würde denken: Wow, was für eine Hingabe, was für eine Zuneigung zum Meister. Ähnlich wie bei Israel am Fuß des Berges Sinai. Noch bevor Gott die 10 Gebote übermittelte, versprach Israel: Alles, was Gott uns aufträgt, werden wir befolgen. Ein Beobachter würde sagen: Bewundernswert, diese Hingabe Israels, diese Liebe zu Gottes Heiligkeit. Doch was geschah dann? Es war reiner Hochmut. Es war der Mensch, der sein eigenes Fleisch in den Vordergrund stellte. Das erkennen wir oft nicht sofort. Man braucht eine echte Offenbarung dafür. Denn obwohl sie versprachen, alles zu tun, was Gott befiehlt, errichteten sie kurz darauf das goldene Kalb, einen direkten Verstoß gegen das 1. Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben. Kurz gesagt, wenn man sich dem Gesetz unterwirft, gibt man der Sünde Macht. Versteht ihr, was ich meine? Das erfordert eine Offenbarung von Gott. Der Teufel ist raffiniert. Ein einfacher Teufel auf dem unteren Level mag die Menschen verführen, Unmoralisches zu tun. Zu einer Prostituierten zu gehen oder zu stehlen, unmoralisch zu sein, das sind alles eher plumpe Verführungen. Aber ein mächtigerer, ausgeklügelterer Teufel, der kommt getarnt als Engel des Lichts und präsentiert sich als Diener der Gerechtigkeit. Nicht durch wahren Glauben, sondern basierend auf Werken. Der Teufel nutzt Religion, um zu täuschen, und sagt: Du musst das Gesetz einhalten. Dabei verstärkt er nur die Macht des Fleisches, fördert die Sünde in der Kirche, in deinem Leben, in deiner Familie. Das ist so subtil, dass wir eine besondere Offenbarung brauchen, um es zu durchschauen. Und ich frage mich wirklich, ob wir das immer noch nicht ganz begreifen. Seid ihr noch bei mir? Dann machen wir weiter. Betrachten wir das Ergebnis. Wenn man für das Gesetz stirbt und einem anderen, Christus, zu eigen wird, der von den Toten auferstanden ist. Es ist so kraftvoll zu wissen, dass wir mit dem Christus verheiratet sind, der nicht nur auf Erden wandelte, sondern der auferstanden und gekrönt wurde, der weit über alles erhaben ist, über jede Macht und Kraft, über jeden Namen. Der Christus, der als König zurückkehren und alles unter seine Füße bringen wird. Er wird auf dieser Erde herrschen. Und dann werden wir keine Krankenhäuser mehr brauchen, kein Justizsystem, keine Polizei. Es wird keinen Terrorismus und keine Krankheiten mehr geben. Dieser Jesus kommt zurück, um auf dieser Erde zu herrschen, und wir sind mit ihm verheiratet. Nicht nur bist du dem Gesetz gegenüber tot, sondern du bist mit Jesus verheiratet. Wärst du nur dem Gesetz gegenüber tot und mit niemandem verheiratet, dann wäre das wie ein Freibrief zum Sündigen. Aber so ist es nicht. Wir sind mit dem auferstandenen Jesus verheiratet. Daraus folgt, dass wir Gott Frucht bringen. Viele sagen, sie halten das Gesetz nicht, um gerecht zu werden, sondern um in ihrem Leben Früchte zu bringen, um heilig zu sein. Doch hier steht klipp und klar, nur wenn du dem Gesetz gegenüber tot und mit Christus verheiratet bist, kannst du Frucht für Gott bringen. Je mehr du versuchst, das Gesetz zu befolgen, desto fruchtloser wirst du. Zum Beispiel, als Ruth mit ihrem Mann Machlon verheiratet war, konnte sie keine Kinder bekommen. Er konnte keine zeugen. Aber als er starb und sie später Boas heiratete, der in der Bibel als Bild für Christus dient, gebar sie den Urgroßvater von David. Durch Ruth und Boas wurde die königliche Linie weitergeführt. Das können wir auf uns übertragen. Wir sind wie Ruth. Gott sei Dank sind wir mit dem auferstandenen Christus verheiratet. Somit stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz wurde von einem Diener gebracht, Gnade und Wahrheit jedoch vom Sohn. Wir stehen nicht unter Mose, sondern unter Christus. Wir stehen nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir leben nicht nach Forderungen, sondern mit göttlicher Versorgung, sogar für Heiligkeit und ein siegreiches Leben. Den Weg zur Heiligkeit findet man nicht durch das Gesetz. Nur wenn man dem Gesetz gegenüber tot ist, kann man Frucht für Gott bringen. Aber jetzt zum nächsten Vers. Denn als wir im Fleisch waren, merke dir das Waren. Wir leben im Geist, nicht im Fleisch. Auch wenn wir immer noch unsere menschlichen Schwächen haben. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Seht ihr den Unterschied? Wenn du dem Gesetz gegenüber tot bist, kannst du Frucht für Gott bringen. Aber wenn du versuchst, das Gesetz zu befolgen, dann entflammt das Gesetz die Leidenschaften der Sünden in dir. Muss ich wirklich jemandem hier heute erklären, was sündige Leidenschaften sind? Ich denke nicht. Würde ich um ein Handzeichen bitten, würden sich bestimmt alle melden. Und was erregt diese Leidenschaften? Was wirbelt den schmutzigen Bodensatz in einem Glas Wasser auf? Es ist gerade das Gesetz, das diese Leidenschaften weckt. Nochmal zur Klarstellung. Am Gesetz selbst ist nichts auszusetzen. Es ist heilig, gerecht und gut. Wie an dem Schild mit der Aufschrift "Nicht angeln" an sich auch nichts falsch ist. Aber unser Fleisch benötigt das Gesetz, um in Wallung zu geraten. Das Gesetz gleicht einem Löffel. Der Löffel ist tadellos, aus rostfreiem und qualitativ hochwertigem Stahl. Doch sobald er in den Bodensatz eintaucht, rührt er alles auf. Viele, die nach dem Gesetz leben, merken gar nicht, dass sie, obwohl sie meinen, durch das Gesetz heiliger zu werden, in Wahrheit mehr Sünden in ihrem Leben in Aufwallung bringen. Versteht ihr? Von sündhaften Leidenschaften, die durch das Gesetz entfacht werden, werden wir dazu getrieben, Früchte des Todes zu tragen. Und das ist kein Scherz. Das bedeutet wahrlich den Tod. Ist euch bewusst, dass eine Krankheit der Beginn des Sterbens ist? Der Tod ist nicht nur der Moment, in dem das Atmen aufhört und das Herz nicht mehr schlägt. Medizinisch mag das als Tod definiert sein, aber in Gottes Augen beginnt der Tod mit dem Verfall. Als Gott Adam warnte, dass er sterben werde, wenn er von der Frucht esse, hieß das auf Hebräisch wörtlich, sterbend wirst du sterben. Also allmählich. Der Prozess des Sterbens begann, er alterte. Und das Altern ist eine Form des Sterbens. Gott hat nie gewollt, dass Menschen alt und krank werden. Er wollte nicht mal den kleinsten Pickel in deinem Gesicht. Jede Alterserscheinung, jede Krankheit zeigt uns den Sündenfall und entspricht nicht dem liebevollen Plan unseres himmlischen Vaters. Das alles ist der Tod. Was steht dem Tod gegenüber? Das Leben. Versteht ihr? Viele behaupten, sie folgten dem Gesetz nicht zur Rechtfertigung, sondern als Lebensregel und um Frucht zu bringen. Doch das hier widerlegt solche Ansichten komplett. Es zeigt uns, dass wir nur dann Frucht für Gott bringen können, wenn wir dem Gesetz gegenüber tot sind. Versuchen wir hingegen weiter, uns strikt an das Gesetz zu halten, fachen wir nicht nur unsere sündhaften Leidenschaften an, die uns nicht nur in moralische Verfehlungen, sondern letztlich in den Tod führen. Und bevor wir weitermachen, wenn du jemanden siehst, der krank ist, sei bitte kein Pharisäer und fälle keine vorschnellen Urteile, indem du denkst, dass diese Person vielleicht gesündigt hat. Das erinnert an die Jünger, die, als sie den von Geburt an blinden Mann sahen, Jesus fragten, ob dieser Mann oder seine Eltern gesündigt hätten. Jesus antwortete darauf, weder er noch seine Eltern sind schuld daran. Er vermied es, in solche Schuldzuweisungen einzusteigen. Seine Botschaft war klar. Es geht nicht um die Schuldfrage. Es geht darum, dass Gottes Werke durch ihn sichtbar werden. Siehst du einen Mangel, dann bringe die Lösung. Urteilen ist nicht unsere Aufgabe. Also, es war nie Gottes Absicht, dass Menschen krank werden. Gott hat Adam nicht so erschaffen, dass er altert und stirbt. Gott hat den Menschen lediglich auf die Konsequenzen hingewiesen, wenn sie von der Frucht essen würden. Gott hat nicht den Tod gebracht. Er warnte nur vor den Konsequenzen. Ein einfaches Beispiel. Wenn ich dir sage, dass du dir nicht den Finger verbrennen sollst, indem du ihn ins Feuer hältst, und du es dennoch tust und dich verbrennst, dann kannst du nicht sagen, du hast mich verbrannt. Genauso ist es mit dem Menschen. Er war nicht dafür bestimmt, krank zu werden oder zu altern. Und dennoch versuchen heute viele Christen in ihrem Denken und Glauben wieder zum Gesetz zurückzukehren. Sie merken nicht, dass sie damit nur den Tod heraufbeschwören und sündige Begierden wecken. Viele Christen würden sogar zugeben, dass die Versuchungen, denen sie seit ihrer Errettung ausgesetzt sind, stärker sind als zuvor. Warum? Weil sie nun das Gesetz kennen. Aber der Dienst für Gott, und ich sage das mit aller Demut, hat die Aufgabe, den Menschen zu vermitteln, ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern lebt in der Gnade. Das ist meine Kernbotschaft. Du möchtest, dass ich über den Antichristen rede? Dann musst du jemand anderen fragen. Dafür bin ich nicht berufen. Der Teufel versucht jedoch, uns Hindernisse in den Weg zu legen. Wenn Menschen hören, dass sie unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz stehen, denken viele fälschlicherweise, dass ihnen das einen Freibrief zum Sündigen gibt. Sie betrachten die Gnade skeptisch und heben das Gesetz in den Himmel. Das Gesetz mag heilig und gut sein, aber die Gnade ist sogar noch größer. So wie der Sohn über dem Diener steht und Christus über Mose. Doch der Teufel ist wirklich gerissen. Wir bekommen Woche für Woche so viele beeindruckende Zeugnisse. Stellt euch das vor. Tausende und Abertausende Lebensberichte werden uns eingesandt. Tausende und Abertausende Menschen werden von Sünden, von Drogen und besonders von der Sucht nach Pornografie befreit. Manche, die von Pornografie befreit wurden, sind sogar so frei, im Fernsehen von ihrer Befreiung zu erzählen. Ich habe neulich mit Pastor Mark gesprochen und ihn gefragt, ob er öffentlich darüber sprechen würde, wenn er von so etwas befreit worden wäre. Seine Antwort war klar: Nein, nie. Sogar ich finde es beeindruckend, wie viele Menschen nach ihrer Befreiung bereit sind, öffentlich darüber zu sprechen. Viele geben an, dass sie durch den festen Glauben, dass sie durch Christus gerechtfertigt sind, ein Punkt, auf den wir später noch eingehen werden, von der Pornografie losgekommen sind. Richtiger Glaube führt zum richtigen Leben. Dann kommt jemand und meint, ja, es gibt viele positive Zeugnisse, aber auch negative von Leuten, die nach deiner Lehre leben. Jetzt widerspricht man aber dem, was Jesus sagte. Er meinte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Aber hier wird behauptet, man könne das eben nicht immer. Einige Früchte seien gut, andere schlecht. Aber Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Aber was ist mit denjenigen, die vorgeben, mir zu folgen und dann völlig verrückt spielen? Die waren von Anfang an schon verrückt. Aber lassen wir das. Wie kann ich überhaupt sicher wissen, was sie wirklich glauben? Man sollte sich an der Mehrheit orientieren. Ja, nach der Mehrheit sollte man gehen. Denn diese Handvoll Menschen, die vielleicht meine Bücher haben und behaupten, sie würden nach meinen Lehren leben, folgen vielleicht auch anderen, die eine verdrehte Gnadenlehre verbreiten. Diese behaupten, es gäbe keine Hölle mehr, alle seien gerettet und Gott sei nicht mehr zornig. Doch Gott ist zornig, aber nicht auf uns. Dieser Zorn wurde durch Christus am Kreuz für uns gestillt. Für uns zeigt er Gnade und wir sehen in ihm unseren Vater. Wir rufen Abba, Vater. Aber er wird die Welt richten. Der Tag des Zornes Gottes steht bevor, aber nicht für uns. Diese Gnadenfälscher sehen alles durch die rosarote Brille. Ich teile diese Sicht nicht. Diejenigen, die vorgeben, mir zu folgen und dann Fehltritte haben, schieben die Schuld auf mich. Dabei sollte man sich tatsächlich nach der Mehrheit richten. Schaut euch diese Gemeinde an. Gestern hatte ich das Vergnügen, mit Pastor Lawrence zu sprechen, der derzeit in Brisbane predigt. Er erzählte mir, dass ein Pastor dort beeindruckt war von unserer Gemeinde und der spürbaren Gegenwart Gottes. Viele haben ein verzerrtes Bild von uns und denken, bei uns sei alles erlaubt. Jungs laufen den Mädchen nach, Mädchen den Jungs. Sie malen sich aus, wie Pastor Mark ständig auf der Bühne herumrollt. Mit einer Pizza in der einen und der Bibel in der anderen Hand. So denken einige von uns. Aber dieser Pastor hat bei uns die Herrlichkeit Gottes gesehen, eine geordnete und disziplinierte Gemeinschaft. Es herrscht Ordnung, aber keine erdrückende, sondern eine durch den Geist inspirierte. Das ist das wahre Bild der Mehrheit unserer Gemeinde. Daran sollte man sich halten. Glaube ich etwa, dass niemand, der sonntags zu uns in den Gottesdienst kommt, in Sünde lebt? Ich sage dir, es könnte sein, dass einige das tun, aber sie bilden nicht die Mehrheit. Wenn mit unserer Lehre etwas nicht stimmte, dann würde die Mehrheit das widerspiegeln. Genauso wie Jesus 12 Jünger hatte und einen von ihnen als Teufel bezeichnete. Wer war das? Nein, nicht Pastor Mark. Es war Judas Iskariot. Jesus hatte 12 Jünger und von einem sagte er, habe ich nicht euch 12 auserwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er meinte Judas. Das spiegelt nicht die Führungsqualitäten von Jesus wider, denn Judas stellt nicht die Mehrheit dar. Es wäre bedenklich, wenn 11 von ihnen schlecht wären und nur einer gut. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich habe meine Früchte gezeigt. Zeig mir jetzt deine. Wenn du gegen die Gnade sprichst, die ich verkünde, dann zeige mir deine Früchte, nicht deine Argumente. Weiter so, Pastor Prince. Du machst selbst von hinten eine gute Figur. Ich bin der Einzige, der hinter meinem Rücken reden darf und sich selbst von hinten betrachten kann. Es ist völlig klar, wie man Frucht für Gott und wie man Frucht für den Tod hervorbringt. Laut Bibel geht es ums Leben. Viele suchen in der Heiligen Schrift nach Heilung, und das Wort Heilung kommt tatsächlich darin vor. Das Wort Gesundheit jedoch wird selten verwendet. Aber in Sprüche 4, Vers 22 heißt es wörtlich, meine Worte sind Leben und Gesundheit für all ihr Fleisch. Und in 3. Johannes 2 steht, ich wünsche, dass es dir in allem gut geht und du gesund bist. Das Wort Heilung kommt häufiger vor, doch am häufigsten taucht das Wort Leben auf. Wenn Krankheit der Beginn des Todes ist, dann ist Gesundheit der Beginn des Lebens. Es geht nicht nur um Heiligkeit oder Fruchtbarkeit. Unter Gnade oder Gesetz zu stehen bedeutet Leben oder Tod. Es bedeutet gesund und kraftvoll zu sein. Du kannst stark sein wie Abraham oder Kaleb im Alter. Du könntest mit 85 Jahren sagen, gib mir diesen Berg. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben führst. Schau dir den Galaterbrief 3, Verse 11 und 12 an. Dort steht, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerechtfertigt wird. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Bist du unter dem Gesetz, kann dein Glaube nicht wirken. Vor langer Zeit hat mir der Herr eine Frage über den Hauptmann in den Evangelien gestellt, der so großen Glauben hatte. Er war kein Jude, er war ein römischer Centurio. Und dennoch sagte Jesus über ihn, so einen großen Glauben habe ich noch nirgends gefunden. Das berührt mich jedes Mal wieder. Ich wünschte, der Herr würde so etwas über mich sagen.